Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite, das Magazin. Liebe Hörerschaft, ihr habt die Wahl. Wer soll heute euer Herz erobern? Ist es der Aushilfsjedi, der dir in 25 verschiedenen Dialekten erzählen kann, was er in 15 Jahren Podcasting schon alles erlebt hat und danach mit dir auf dem Gepäckträger rund um den Kessel radelt? Oder das Zeilenende, das kategorische Steine wirft, um wieder Schwung in die Kiste zu bringen und zwischen KIZ und Bierchen im Park die Romantik versteckt hält. So, liebe Hörerschaft, ihr müsst euch jetzt entscheiden. Also viel Spaß, hier ist die Elite. Danke, Yves. Hallo und herzlich willkommen zurück bei die Elite. Das Zeilenende stirbt hier gerade lustig vor sich hin. Er steckt an einem Regenbogen, das wäre die Pointe schlechthin, um das Jahr zu beenden. Willkommen beim noch lebenden Podcast Die Elite, das Laberziehen. Wir geben euch heute wieder jeweils zwei Konsumtipps für Weihnachten, was ihr den Menschen schenken könnt. Ja, genau. Willkommen in der Weihnachtsedition. Wir sind heute besinnlich. Es ist der zweite Advent. Die Welt brennt immer noch nicht. Das heißt, ihr habt mit eurer ersten Adventskranzkerze nicht das Richtige angestellt. Ich hoffe, mit der zweiten macht es jetzt richtig. Und heute sind wir das literarische Duett und geben Büchertipps. Also und quasi ein literarisches Duett mit einem Bücherquartett. Quasi. Wir haben ja, weil jeder von uns zwei Bücher gelesen hat und jetzt denkt ihr euch, wow, zwei Bücher. Es sind dünne Bücher, die wir gelesen haben, damit wir euch nicht überfordern. Zumindest für uns. Jetzt lass mir meine Illusion, du weißt doch, wir lügen eh immer und behaupten dann am Ende der Folge das Gegenteil. Aber bevor ich mich hier noch mehr um Kopf und Kragen rede, lieber Aushilfsjedi, welche Buchempfehlung als Weihnachtsgeschenk hast du denn heute mitgebracht? Gut, wir haben ja in der letzten Folge mit Krieg geendet. Machen wir weiter mit dem Thema Krieg. Ich habe als Empfehlung, was man wirklich schenken kann für Menschen, die sich irgendwie mit Thema Technik und IT und Co. beschäftigen, Cyberwar. Die Gefahr aus dem Netz, wer uns bedroht und wie wir uns wehren können. Ja, das ist... Von Konstanze Kurz und Frank Rieger, CCC, dementsprechend kann man, glaube ich, ja, als seriöse Redakteure und Autoren... Aktivisten betrachten. Dementsprechend, ja, kann ich empfehlen. Ich habe es gelesen, für mich waren nicht so extrem viele neue Sachen dabei, liegt aber auch daran, dass ich mich halt mit Frank Krieger und Konstanze Kurz auch schon über die letzten Jahre beschäftigt habe. Dementsprechend, aber die Schlussfolgerung ist natürlich immer noch wichtig in diesem Buch. Und ja, also die Zusammenfassung ist eigentlich tatsächlich, was ist das eigentlich, dieser Cyberwar? Und warum existiert er und was kann man dagegen tun? Und was ist eigentlich die Gefahr hinter dem Cyberwar? Also erstens, warum ist es eine Gefahr? Weil, also da kann man zusammenfassen, wenn der Strom nicht mehr aus der Steckdose kommt, das Geld nicht mehr aus dem Automaten und du irgendwie in Aufzügen hängst oder nicht mehr zur Arbeit fahren kannst, weil keine Ampeln, keine Bahn, keine nichts, ja. Dann war es das. Und wenn dein Computer auf Arbeit dann auch nicht mehr mitmacht, ich erwähne an dieser Stelle nur den Landkreis Anhalt-Bitterfeld, die 2021 mal kurz auf ihrem Bildschirm hatten. Landkreis Anhalt-Bitterfeld, you are fucked. Das war richtig und dann, bitter. Und dann erstmal ja, das komplette IT-System wieder aufbauen mussten. Ja, das erklärt, warum Cyberwar tatsächlich ein Problem ist und eben auch, also warum IT-Systeme halt einfach ja, elementar sind. Ja, und warum überhaupt diese Systeme auch angegriffen werden können im Zweifel. Also eine hübsche Einführung in, was bedeutet kritische Infrastruktur eigentlich im 21. Jahrhundert. Genau. Und was ist, ja, und natürlich die berühmt-berüchtigte Frage, was ist eigentlich mit Hackback? Also wen kann ich denn zurückhacken, wenn mich irgendwer angegriffen hat? Und woher weiß ich denn überhaupt, wer mich angegriffen hat? Weil im Gegenzug zu einem Panzer, der eine Granate abschießt, und du kannst quasi mit einem Feldstecher sehen, wo dieser Panzer steht, und im Notfall kannst du zu diesem Panzer hingehen, die grünen Männchen rauszerren und sagen, ah, keine Hoheitsabzeichen, aber spricht eindeutig Russisch, könnte also ein Weißrusser oder ein Russe sein, oder notfalls ein Ukrainer, wer weiß es denn heutzutage noch, ist es bei Hex halt nicht so einfach. Mhm. Und dann kann man den Hackern gar nichts mehr backen, das ist dann natürlich dumm. Hat man so ein schönes Käsekuchenrezept und wenn sie einem die Stromversorgung zerschossen haben, dann wird das noch nicht mal mit dem Käsekuchen was. Ja, zudem, der Hackback funktioniert ja nur, wenn du bei dem anderen irgendwie die Schwachstelle auch hast, um ihn wirklich zurückzubacken. Ja, und dass du vor allen Dingen, dass du schon drin steckst. Ich sag ja, du brauchst bei ihm eine Schwachstelle, um ihn zurückzuhacken und zu backen. Ja, das ist wie Geschlechtsverkehr. Du musst quasi im anderen schon drin stecken, wenn er dich so richtig fickt. Tja. Verrückt, ja, oh Gott, das ist so besinnliche Weihnachtsliteratur. Das ist, also für alle. Empfiehlst du als Geschenk für wen? Zu Beginn gesagt, für alle, die irgendwie sich mit dem Thema IT und IT-Security so ein bisschen beschäftigen und da mal eine kleine nette Einführung haben wollen. Okay. Sehr schön. Jo. Ich habe was mitgebrochen, das ist dann nicht nur ein Buch, sondern es sind gleich ganz viele. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob ich das schon mal empfohlen habe. Das war auf jeden Fall schon mal Podcast-Thema. Für manche Menschen aus der Hochliteratur ist ja Auf der Suche nach der verlorenen Zeit so ein Lebensprojekt. Mein Lebensprojekt heißt halt Dune. Frank Herbert hat im Original 6 Bücher geschrieben und ist einer der großen Klassiker der Science Fiction. Für alle Menschen, die Star Wars mögen, auf jeden Fall eine Empfehlung, weil er zahllose andere Dinge inspiriert hat. Also die zentrale Rolle eines Wüstenplaneten, der quasi der Nabel des Universums ist, oder die Tatsache, dass es Gewürz gibt, und auch das Hyperspace-System, das es in Dune gibt, das ein bisschen mehr ausbuchstabiert ist als in Star Wars, auch mit der Erklärung. Man sieht da aber ganz klare Parallelen und Inspirationen. Also George Lucas hat da tüchtig abgekupfert. Davon ab ist der Zyklus unglaublich, ist Dune unglaublich komplex, weil es unterschiedliche Fraktionen gibt, die sehr eindeutig herausgearbeitet sind, die unterschiedliche Schwerpunkte haben. Das ist so ein bisschen wie du das in Echtzeitstrategiespielen hast, so wo du einzelne Fraktionen hast, die sehr eindeutige Ziele haben und sehr eindeutige Fähigkeiten. Das ist da auch, ist da angelegt. Das holt, glaube ich, Game of Thrones Fans ab. Auch Intrigen spielen eine große Rolle. Cool, gibt's Drachen? Nee, aber Würmer. Und es ist vor allen Dingen ein Spiel über mehrere tausend Jahre. Niemand ist gut eigentlich in dieser Welt. Es sind alles böse und Arschlöcher, selbst wenn die Atreides am Anfang tatsächlich ein bisschen sympathisch sind und es natürlich Helden gibt. Es steckt unglaublich viel Worldbuilding drin. Du kannst so viele Sachen entwickeln und Frank Herbert hat vor allen Dingen ganz viele Notizen hinterlassen, wie diese Welt miteinander zusammenhängt. Der hat die, ähnlich wie Tolkien, nur nicht so ausgearbeitet hinterlassen und bis heute sein Sohn, Brian Herbert, schreibt mit Kevin J. Anderson Romane auf Basis dieser Notizen. Die haben einen etwas anderen Stil, aber die sind gut geschrieben und die laden dann nochmal dazu, das Dune-Universum nochmal neu zu entdecken, weil im Prinzip, es gibt beispielsweise einen Roman, der innerhalb eines der Originalromane spielt, weil der Originalroman da einfach einen Zeitsprung hat. Und da wird die gesamte Geschichte erzählt. Das heißt, du kannst immer wieder eigentlich das Ganze noch neu entdecken und neue Facetten entdecken und dich neu damit beschäftigen und du kriegst immer einen neuen Blick auf dieses Universum. Das macht den Dune-Zyklus so unglaublich spannend. Du hast mich verloren, als du gesagt hast, es gibt keine Drachen. Ja, da kann ich leider nichts für, aber wie gesagt, also es gibt Würmer und auf denen kann man auch reiten. Ja, weißt du, das wäre, als würde jetzt jemand mir sagen, hey, ich gehe angeln. Und du sagst, cool, gibt's da Haie? Und er sagt, nee, aber Würmer. Also die Würmer sehen, die Sandwürmer sahen in meinem Kopf immer sehr viel cooler aus als alle Drachen dieser Welt zusammengenommen. Aber das sei natürlich jedem überlassen. Und für alle Menschen, die Angst vor Terrorismus haben, es gibt auch wahnsinnige Islamistinnen und Islamisten in diesem Buch. Es gibt mehrere Dschihads. Gibt's auch Muezzine? Nee, aber eine Priesterkaste tatsächlich. Die spielt dann in Band 2 und fortfolgende, so rund um Alia, eine Rolle. Haben diese Islamisten dann wenigstens was Bescheuertes wie ein Kopftuch, eine Kopftuchpflicht? Die hacken anderen Leuten gerne die Köpfe ab. Ja, aber nee, du brauchst ja schon noch mindestens irgendwas, was, so wie du es jetzt erklärt hast, ist das Buch ja eher was für die Linken, weil die sehen ja, dass alle Regierungen immer negativ sind und alle böse sind. Du musst ja aber jetzt irgendwo auch die Rechten abholen, die brauchen ja irgendein Feindbild. Also der Protagonist, so Kopftuchverbot oder sonst irgendwas. Der Protagonist des ersten ist Paul Atreides, der wird Imperator und entwickelt da eine monarchische Dynastie. Also ich glaube, da spoilert man niemand, wenn man sagt, dass sein Sohn irgendwann dann auch Gottkaiser des Wüstenplaneten wird. Also es gibt auch eine gehörige Portion Monarchismus. Also das holt, glaube ich, die Rechten ab. Und es gibt die Harkonnens, das holt, glaube ich, die Rechten auch ab. Die beuten ihren Planeten rücksichtslos aus, bis dann nichts mehr da ist. Die feiern den Klimawandel so richtig und leugnen ihn gleichzeitig. Also das ist, der Baron Harkonnen und Fritz Lemerz haben, glaube ich, viel gemeinsam. Aber wenn man den Film gesehen hat, nicht. Ich glaube, Geistesverwandtschaft besteht da schon. Sehr geil. Wenn man den Film gesehen hat, sichtbar nicht. Da musst du dann eher Simpsons gucken. Das hast du jetzt gesagt. Schön. Genau. Okay, aber wie gesagt, leider keine Drachen. Also wer Drachen mag, der sollte vielleicht was anderes lesen. Okay, ganz kleiner Spoiler, bei Cyberwar gibt's auch keine Drachen. Und in meinem dritten Buch, und meinem zweiten in dem Fall, über das wir sprechen, gibt es auch keine Drachen. Das ist bitter, das heißt, wir werden eine drachenlose Folge erleben, weil mein vierter Tipp auch keine Drachen enthält. Oh, das ist doch. Aber Dinos hast du wenigstens drin. Dinos. Nee, auch keine Dinos? Keine Dinos. Boah, was ist denn da los? Dino-frei, drachenfrei. Ja, ich hab kein Kind, das in diesem Dino-Alter ist. Ja, aber du bist doch in den 90ern so groß geworden. Du bist doch so ein Jurassic Park-Kind. Jurassic Park konnte ich nie was mit anfangen. Also wenn meine Kollegin nicht mit dem 7-Jährigen nicht in Mutterschutz wäre, dann wäre ich dino-technisch ein bisschen mehr up-to-date, weil die mich immer darüber informiert hat, was sie gerade Neues über Dinos gelernt hat von ihrem Jüngsten. Okay. Da habe ich dann auch immer von profitiert. Aber wie gesagt, die ist ja leider dann nochmal schwanger geworden. Und jetzt Mutterschutz, das heißt, mein Allgemeinwissen leidet sehr unter dieser Schwangerschaft. Und... Das muss diese Schwangerschaftsdemenz sein. Gut. Mein zweites Buch heißt Die große Pause, mein Corona-Tagebuch und ist von Bastian Bielendorfer. Das Ding ist am 7. Oktober 2020 rausgekommen. Also man sieht schon, das Ding ist während Corona rausgekommen und dokumentiert natürlich auch nur die ersten paar Tage von Corona. Aber ich kann es empfehlen als jetzt nochmal lesen Buch, weil es einen wunderbaren Spaß ausmacht, sich einfach nochmal zurück in diese Zeit zu versetzen, als das Ding tatsächlich losging und als das Ding tatsächlich so innerhalb von kürzester Zeit ultra eskaliert ist. Also tatsächlich eben, der Postbote war ja dann auf einmal so dieses, werfen Sie es einfach unten vor die Tür und rennen Sie sofort wieder weg. So, Hat bei mir keinen Unterschied gemacht, weil der Postbote das schon immer so gemacht hat, aber man hat es halt mitbekommen. Das heißt, sind wirklich die ersten paar Tage? Ja, es sind die ersten paar Wochen. Okay. Tatsächlich. Also, tatsächlich eben dieses, was ist eigentlich ein Hochrisikoarbeiter? Postbote. Dann natürlich die Klorollengeschichte. Übrigens, das Problem haben wir aktuell wieder. Ich war im Supermarkt und es in einem sehr großen Supermarkt mit sehr vielen unterschiedlichen Klopapiermarken und es gab sie alle nicht. Oh, mark okay. My words. Wenn die Folge hier rauskommt, dann bezahlen wir unsere Weihnachtsgeschenke mit Klopapierrollen. Ja, also das ist auf jeden Fall tatsächlich meine Buchempfehlung. Liest sich auch wesentlich entspannter und geschmeidiger weg. Hinten raus wird's ein bisschen trauriger. Oh Gott, gibt's Tote? Ja. Das ist wirklich traurig. Hinten raus ist es, aber da merkt man halt auch, während die Welt stehen geblieben ist, ist sie halt trotzdem weitergegangen. Also tatsächlich, wenn für dich kurz die Welt wirklich stehen geblieben ist und sich nichts in deinem Leben verändert hat, dann ist das eine Sache. Für manche Menschen hat sich dann tatsächlich in dieser Zeit trotz allem viel verändert und Ja, also wer behauptet, dass sich das Leben während Corona für ihn oder sie nicht verändert hat, der lügt sowieso. Es gibt durchaus Menschen, für die hat sich, die sind einfach nur schwuppsiwupps ins Homeoffice geschubst worden und also für manche hat sich gar nicht so extrem viel verändert, außer halt die Tatsache, Homeoffice zu haben oder sonst irgendwas. Für manche hat sich das komplette Leben mal einfach auf links gedreht, mit komplett anderer Lebenswelt, komplett anderem Ort, komplett anderem Job, komplett anderen Menschen auch um sich rum. Und wenn du mal bedenkst, wie es für Singles war während der Zeit. Hi. Ja, sag ja. Wenn du mal das bedenkst, auch da musste dann irgendwann ein Weg gefunden werden, weil natürlich konnte die Welt nicht einfach stehen bleiben und man sagen, okay, jetzt wird halt einfach 4-5 Jahre lang nicht gedatet, sondern jetzt... Ja, ich meine, es hat sich ja auch für Familien geändert. Die waren plötzlich musste man Zeit miteinander verbringen. Aber, ja, und es ist, wie gesagt, sehr unterhaltsam, das Buch. Also es hat durchaus verschiedene Absurditäten, die halt auch auftauchen. Ja, also typisch Bielender war. Kommt der Papa drin vor? Ja, natürlich auch. Logisch. Empfehlen wir allen, die Corona immer noch leugnen? Empfehlen wir allen einfach mal da draußen, die einfach nur was Nettes, Fluffiges haben wollen. Also ich habe es gelesen, meine Schwiegermutter hat es gelesen und fand es auch gut und dementsprechend... Ich hoffe, jeder sein eigenes Exemplar? Nein. Siehst du, das ist der Grund, warum wir in eine Rezession reinschlittern. Sharing Economy tötet uns alle und vernichtet Arbeitsplätze. Bestimmt, so ist es garantiert, aber absolut. Ja, wie gesagt, das soweit meine Buchempfehlung. Mhm. Was ist so deine letzte Buchempfehlung? Nachdem ich das Original jetzt schon genannt habe, habe ich dann beschlossen, dass ich auch die Kopie mitbringe. Und es ist ein sehr hübsches neues Star Wars Projekt vor einiger Zeit gestartet worden, das die Hohe Republik heißt. Und da möchte ich den ersten Band einfach mal empfehlen. Widmet sich einer Zeit, die noch nie so wirklich erkundet worden ist. Und so, der Roman heißt, damit ich nichts Falsches erzähle, Das Licht der Jedi müsste der erste sein. Beschäftigt sich mit der Zeit, als die Republik gerade erst beginnt, wirklich eine Republik zu werden. Also einer der Punkte, die gemacht wird, ist, dass am Rande des Outer Rim eine neue Handelsstation eröffnet wird, die Kernwelten enger mit dem Outer Rim verbinden soll. Die Hyperraumstrecken werden gerade noch erforscht. Also da lernt man auch ein bisschen mehr darüber, wie der Hyperraum in Star Wars funktioniert. Das fand ich ganz charmant an der Serie. Aber darüber verrät man nicht so viel. Diese Routen müssen tatsächlich noch erkundet werden. Man kann nicht beliebig durch den Hyperraum fliegen, einfach so. Man kann sich das wie Maulwurfsröhren, glaube ich, ein bisschen vorstellen. So ganz genau geklärt wird es auch nicht. Also ich verrate nicht zu viel, aber es gibt ein paar hübsche Theorien. Und es ist kein genialer Star Wars Roman. Er richtet sich, würde ich sagen, auch so an ein jüngeres Publikum, so Teenager eigentlich. Aber das macht es tatsächlich zu einem guten. Der funktioniert, der ist, es hat einen Jedi und einen Padawan, es gibt Selbstzweifel bei den Charakteren, es gibt eine dunkle Bedrohung, es gibt einen absolut amüsanten Oberschurken, der halt so ein typischer Star Wars Bösewicht eigentlich. Es gibt eine schurkische Organisation, es gibt teuflische Pläne und ja, die Systeme sind noch ein bisschen mehr Wilder Westen als ein integriertes großes Ganzes und genau. Gibt's Steuerpolitik? Nein, es gibt keine Steuerpolitik, freundlicherweise. Mensch. Ich verbinde die alte Republik vor allem mit Steuerpolitik. Ja, aber es ist halt die High Republic, ne? Und da gibt's dann High Taxes, also hohe Steuern. Mhm. Es gibt, ja, und auch das ist tatsächlich ein Unterschied. Also Politik in Star Wars ist ja immer ein bisschen negativ, behaftet. Die Kanzlerin, die da ist, das ist eine Optimistin, die hat Visionen für diese Republik, die möchte was verändern. Die haben also tatsächlich mal einen positiven Blick auf das Ganze. Und ich finde, das ist tatsächlich eine frische und gute Herangehensweise an das Star Wars Universum. Nicht nur dieser nervtötende Kampf gegen Gut und Böse, gegen das galaktische Finanzamt oder die Re-Spaghetti-Westernisierung des Star-Wars-Universums, sondern Also das ist nett, das ist fast so, also im Prinzip ist das High Fantasy nur in Star Wars eigentlich. Und das, wie gesagt, das ist schön wegzulesen und das soll multimedial erzählt werden, da soll es auch Kinderbücher tatsächlich zu geben, das heißt, da könnt ihr auch eure Kinder mit dieser Reihe eventuell mal abholen. Das ist eine Möglichkeit, halt das Universum auch nochmal neu zu erkunden. Es soll Comics dazu geben, ja. Genau. Okay, wie heißt das Buch jetzt? Die komplette Reihe heißt Die Hohe Republik und ich meine, das Licht der Jedi ist der erste Roman. Gib mir eine Sekunde, dann schaue ich nach. Mitternachtshorizont steht hier als eine der Bände, die es gibt. Vom 28. Juni 2022. Das Licht der Jedi ist der erste und Im Zeichen des Sturms ist der zweite. Ich habe mir den als Urlaubslektüre mitgenommen und habe den gemütlich an 3 Nachmittagen auf einer holländischen Terrasse weggelesen. Ah. Und habe mir dann gleich den zweiten bestellt, weil das war endlich mal wieder ein schönes, gutes Star Wars Leseerlebnis und eine Welt, die mich gereizt hat zu erkunden. Nur leider keine Drachen, wie gesagt. Okay, also ich sehe hier, der erste heißt In die Dunkelheit dann wohl, dann im Zeichen des Sturms, dann gibt es schon Mitternachtshorizont, 28. Juni 2022, dann die Hohe Republik Mission ins Verderben, ist auch schon irgendwie da. Es gibt also es gibt so Tie-ins im offiziellen Star Wars Magazin, gibt so ein bisschen Kurzgeschichten. Ich bin jetzt gerade auf dem Kistenschieber. Und 22. März 2023 kommt dann auch Der gefallene Stern. Das kann sein. Okay, also es scheint auf jeden Fall eine ergiebige Reihe zu sein. Gut. Also da hat man dann auch tatsächlich als Geschenkreihe mehr zum Schenken und zum Geben als nur einmal was. Ja, genau. Und also es gibt auch, halt auch unterschiedliche Charaktere, genau. Und wie gesagt, es gibt Romane, es gibt Jugendromane, auf Englisch ist das, glaube ich, schon erschienen, ein Kinderbuch. Ich weiß nicht, ob sie das im Deutschen dann auch machen, Young Adult Romane und sowas. Also wie gesagt, das ist die Gelegenheit, den Menschen, denen man mit Darth Vader nicht mehr kommen muss und die auch mit galaktischer Besteuerung noch nichts anfangen können, die ins Star Wars Universum reinzuholen. Vielleicht den Roman und dazu so ein hübsches Lego Star Wars Set verschenken. Und das findet aber nach dieser Darth Revan Geschichte auch statt. Und nach den Kriegen, die da quasi in The Old Republic erklärt werden. Oder sogar noch da davor. Ich weiß nicht, wie die Sith-Kriege da. Sind die Sith-Kriege überhaupt noch kanonisch? Also das ist kanonisch? Das ist kanonisch, ja klar. Das ist okay. Im Prinzip alles was das ist entstanden, nachdem Disney Star Wars geschluckt hat. Das ist tatsächlich auch ein Projekt, was Disney angestrengt hat, um das Universum weiter auszubauen, so wie ich das verstanden habe. Genau, also 2020 war die erste Welle. Dezember 2020 sind die ersten Kurzgeschichten dazu entstanden. Spielt 200 Jahre vor Die dunkle Bedrohung. So. Ah, okay, also 200, weil Revan und Co. waren ja tausende von Jahren davor. Ja. Okay. Ja, die Republik gab es ja tausende von Jahren, hieß es mal irgendwann im kanonischen vierten Teil. Ja, aber also so wie die Geschichte hier erzählt wird, halt vor allen Dingen so als kleiner Coruscant-Club vor allen Dingen und jetzt dieses eine große Republik werden, das, was wir in Episode 1 als Verfallsform sehen, also wie das entstanden ist eigentlich. Ja, gut, dann haben wir zweimal Science-Fiction, einmal Cyberwar und einmal Corona-Comedy. Perfekt. Da ist für jeden was dabei, außer für Menschen, die Drachen mögen. Können wir da noch was empfehlen? Drachen? Nee, irgendwie. Drachen. Wer Drachen mag, soll hier kommen. Wer Drachen mag, soll die Romane von der Lindwurmfeste lesen. Der soll irgendwas von Walter Mörs lesen. Okay. Hildegund von Mythenmetz ist ein Drache, ist ein Lindwurm und ein Schriftsteller. Lindwürmer sind Drachen. Problem gelöst. Dann haben wir auch diese Aufgabe wunderbar gemeistert. Nächste Woche gibt es dann weitere schöne Geschenktipps. Seid gespannt, spart euer Geld noch ein bisschen auf, falls jetzt noch nichts dabei war. Vielleicht gibt es nächste Woche perfekte Geschenktipps für Menschen, die ihr beschenken könnt. Ich gebe mal kurz einen kleinen Disclaimer. Wir werden an dieser Stelle nicht bezahlt für irgendeinen dieser Geschenktipps. Falls wir Dinge davon selber haben, haben wir sie selber bezahlt im Zweifel. Und ja. Genau. Wir lassen uns aber gerne beschenken und auch genau. mit euren Büchertipps natürlich gerne. Also drop die in die Kommis, wie man das so schön norddeutsch sagt. Wir freuen uns, von euch zu hören und wünschen euch eine besinnliche zweite Adventswoche. Zündet was an und sei es die Kerze auf dem Adventskranz. Macht es gut. Bis bald. Tschüss. Das soll's für heute gewesen sein. Für weitere Informationen besucht unsere Webseite www.dieelite.org. Alle, die uns für diesen Podcast etwas in den Hut werfen möchten, werden unter patreon.com/dieelitepodcast fündig. Vielen, vielen Dank. Unsere Social-Media-Kanäle findet ihr ebenfalls unter @dieelitepodcast. Und natürlich freuen wir uns auch auf Feedback per Mail an aushilfs-jedi oder zeilenende@dieelite.org. Danke für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.